G. Geheimes Schrifttum in den Hochgraden. Selbstverständlich besitzt die Freimaurerei Ritualvorschriften, Gesetze und ein ganzes Schrifttum, das nur die Inhaber der allerhöchsten Grade kennen dürfen. Am 2. Dezember 1931 haben die Logen in Leipzig in einem der größten Säle in Leipzig gegen den völkischen Kampf gegen die Freimaurerei einen sogenannten Aufklärungsabend veranstaltet. Die Karten sind in geschickter Weise so ausgegeben worden, dass weitaus der größte Teil der Versammlung aus Freimaurern und ihren Angehörigen bestand. Am Vorstandstisch saßen die Meister vom Stuhl der humanitären Logen und der altpreußischen Logen brüderlich vereint, so wie es sich gehört. Redner war ein humanitärer Meister vom Stuhl, Professor Erik in Leipzig. Als Redner gegen die Freimaurerei trat neben dem Verfasser dieser Schrift Major A.D. Wilhelm Henning auf, der Verfasser der Schrift stellt die Freimaurer unter Kontrolle. Major Henning hielt den Freimaurern unter anderem mit großem Nachdruck Folgendes vor: Meine Herren Freimaurer, Sie haben zweierlei Material, ein geheimes Material für Hochgrade und ein Material für die unteren Grade und für die Öffentlichkeit. Bei diesen Worten brachen die Freimaurer in Gelächter aus, sie riefen Unsinn, Blödsinn, es gibt keine Hochgrade und so weiter. Als Major Henning erklärte, er werde die Freimaurer aus ihrem eigenen amtlichen Material der Lüge überführen, entzog man ihm bezeichnenderweise das Wort. Die Vernehmung des Zeugen Dr. Müllendorf am 18. März 1932 ergab die Wahrheit der Worte des Herrn Major Henning. Dem Zeugen Dr. Müllendorf wurde eine nur mit Schreibmaschine geschriebene, außerordentlich umfangreiche Schrift entgegengehalten. Die Schrift heißt Konkordanz 1 bis 9 nach den Akten der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, zusammengestellt und erläutert von Bruder A. Wittmann. Dr. Wittmann ist nach Lenhoffs internationalem Freimaurerlexikon einer der führenden Köpfe der großen Landesloge, Mitglied des Ordensrates hervorragender Symboliker, Begründer der Zirkelkorrespondenz. Dr. Christian Adolf Friedrich Wittmann hat in der großen Landesloge eine ganz hervorragende Stellung eingenommen. Die Geschichte der großen Landesloge Band 1, 1920, Seite 54, bringt eine eingehende Lebensbeschreibung ihres Hochgradbruders Dr. Wittmann und berichtet unter anderem: Er rief die sogenannten symbolischen Abende ins Leben, in denen die Früchte der eingehenden Beschäftigung mit den Akten mitgeteilt wurden. In seinen Logenvorträgen erläuterte er die Akten, erklärte die Gebäude und erweckte das Interesse für die Bundesgeschichte. Die Archive wurden ihm geöffnet und sogar die Beschäftigung mit den Akten der Grade gestattet, die ihm nach den Ordensgesetzen noch nicht erteilt werden konnten. Am 6. Dezember 1869 erhielt er das Rote Kreuz und am 3. März 1892 wurde er zum Mitglied des Ordensrates ernannt. 1876 legte er das Amt des Vorsitzenden Meisters nieder und widmete sich ganz schriftstellerischen Arbeiten. So zum Beispiel erfolgte die Abfassung der großen und kleinen Konkordanz, des wortgetreuen, alphabetisch geordneten Auszuges der weitläufigen, schwer zugänglichen Überlieferungen, ferner der Kapitelinstruktionen. In dem großen Werk »Geschichte der Freimaurerei in Deutschland« von Ferdinand Runkel 1932 sind die Forschungen des Dr. Wittmann auf dem Gebiet der Ordenslehre in einem ausführlichen Abschnitt dargestellt, Band 3, Seite 260 und folgende. Findel erwähnt in der Geschichte der Freimaurerei 1878 auf Seite 570 Wittmann als Begründer der im Jahre 1872 gegründeten Zeitschrift Zirkelkorrespondenz und als Angehörigen der sogenannten orthodoxen Partei in der großen Landesloge. Diese orthodoxe Partei hat ihrem Ordensmeister, dem Kronprinz Friedrich, dem späteren Kaiser Friedrich III., der über die Entstehung des Brauchtums, über die Entstehung des Ordens und über die Bedeutung der Symbolikforschungen anstellen wollte, Schwierigkeiten bereitet. Als Dr. Müllendorf die Schriftkonkordanz in den Händen eines Profanen erblickte, war er auf das Äußerste bestürzt. Damit hatte er nicht gerechnet. An die Gegner der Freimaurerei wird immer wieder die Frage gerichtet, wie es möglich ist, dass das geheime Schrifttum der Freimaurerei in den Besitz der Gegner der Freimaurerei gelangt. Es gibt vereinzelte Freimaurer, die das Wohl des deutschen Volkes höher stellen als die Bindung an einen in Unkenntnis abgelegten unsittlichen Eid beziehungsweise an ein unsittliches eidesähnliche Gelübde und die deshalb den Kampf unterstützen. Leider haben sie nicht den Mut und die Entschlusskraft, sich endgültig und in aller Öffentlichkeit zu lösen. Hierdurch würde der Freimaurerbund auf das Schwerste getroffen. Über die Konkordanz sagte Dr. Müllendorf Folgendes aus: Die Symbole und Begriffe unseres Rituals sind in der Konkordanz erklärt, von der mir der Privatkläger eine Abschrift zeigte. Diese Konkordanz ist ein Lexikon meiner Großloge. Sie ist nur für Brüder vom 9. Grad an aufwärts bestimmt. Die Konkordanz wird nur bei der großen Landesloge aufbewahrt, soweit die große Landesloge im Besitz von Exemplaren ist. Die einzelnen Logen dürfen sie nicht besitzen, die Konkordanz enthält teilweise Kabbalistik. Nur die Brüder über dem 9. Grade dürfen also den eigentlichen Sinn des geheimen jüdischen Brauchtums in seiner letzten richtigen Deutung verstehen. Nicht einmal die einzelnen Meister vom Stuhl, die bei der großen Landesloge den Namen Logenmeister führen, verstehen die richtige Deutung von all dem Judentum, das sie bei den geheimen Arbeiten immer wieder erleben müssen. Die Logenmeister sind keineswegs im höchsten Grade. Nach dem Gesetz ist nur vorgeschrieben, dass sie den 5. Grad erreicht haben müssen, Seite 85 des Gesetzbuches. Natürlich wird den Hochgradbrüdern als allergeheimstes Geistesgut des Ordens jüdische Kabbalistik beigebracht. Was steht nun in dieser geheimsten Schrift, die sogar vor den Meistern vom Stuhl so sorgfältig geheim gehalten wird? Hören wir einige Proben aus dem geheimsten Geistesgut. Der Leser möge sich selbst ein Urteil bilden. Die Schrift beginnt mit den Worten: Lese zuerst die Artikel Tempel, Wissenschaft, Sephirot. In dem Kapitel Tempel heißt es unter anderem: Unsere Akten unterscheiden zwischen Entstehung und Stiftung des Freimaurerordens. Entstanden ist die Freimaurerei als Lehre von der Erhebung des Menschen durch Tugend zum Licht. Gestiftet ist unser Freimaurerorden nach dem Untergang des Tempelordens. Auch der Tempelorden bezieht sich auf den Tempel Salomos, einen anderen Tempel gibt es nicht. Von Anfang der Zeit an sind diese Kenntnisse in einem bestimmten Kreise auserwählter Menschen verwahrt. Als aber Gewalt, Arglist und Bosheit Überhand nahmen, ward Offenherzigkeit ein Fehler, Verschwiegenheit eine Tugend und Vereinigung gegen die Übermacht eine Notwendigkeit. Mit den ersten Traditionen von dem Bunde Gottes mit den Menschen finden wir darum auch bereits ein Geheimnis, das nur wenigen mitgeteilt und unter Symbolen und Allegorien verborgen wird. Einen Bund Gottes mit den Menschen braucht man nicht geheim zu halten, wohl aber einen Bund des Satans mit den Menschen. Die ältesten Inhaber der Kenntnisse nannten sich Eingeweihte des Bundes oder vertraute Brüder. Sie nahmen ihren Ursprung im Osten, von da verbreiteten sich ihre Kenntnisse westwärts und wurden durch Sems Nachkommen zu den Ägyptern und Chaldäern gebracht. Gewiss ist auch, dass die Mysterien des Moses nie mit den späteren heidnischen, ägyptischen oder griechischen vermischt sind. Zuerst waren diese Kenntnisse in der Stiftshütte und dann im Tempel wohl verwahrt. Es ist gar kein Zweifel, dass unsere Akten Christus als Mittelpunkt ihrer Lehre und ihrer Geschichte ansehen. Das Wort Tempel kommt in verschiedenem Sinne in unseren Akten vor. Erstens moralisch, immer angeknüpft an das Symbol des salomonischen Tempels. Zweitens historisch, bedeutet das Wort Tempel den alten jüdischen Tempel zu Jerusalem.